eigentlich etwas elaborierter ausgearbeitet sein, und wo explizit drinnen steht, Kritik ist schlecht, böse und muss verhindert werden. Weil die Unzufriedenheit, also die Bedrohung ist eigentlich die Unzufriedenheit an der Welt und nicht die Welt, wie sie ist. Weil die ist schon gut. Wo Engels hat das geschrieben, nachdem das Kapital irgendwie veröffentlicht worden ist. Das Kapital als Kritik der politischen Ökonomie und nicht Analyse der politischen Ökonomie oder gar Affirmation oder von dem. Und dem Marx sein Anspruch und eigentlich auch der vom Engels war ja diese Verhältnisse, also ein Sollen, ein anderes Sollen zu wollen, ja. Und schon auch über die Leiden im Kapitalismus zu schreiben. Ich meine, der Engels hat selber irgendwie ein 400-Seiten-Buch über die Lage der arbeitenden Klasse in England geschrieben. Der Marx hat irgendwie in seinem Kapitel über einen Arbeitstag im Kapital, ich glaube, auch 100 Seiten irgendwie, wie die ganze Verelendung irgendwie da stattfindet, was also Fabrik heißt, was Arbeit heißt und sowas, geschrieben. Also die Passage kann man nicht so einfach mitnehmen, indem man nur verweist irgendwie auf die historischen Gesetzmäßigkeiten, die halt wo es halt eine Parallelschaltung gegeben hat zwischen dem Hegel und dem Engels. Zumindest ich habe da Schwierigkeiten irgendwie, das da drinnen aufgehen zu sehen. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. Krisis. Beiträge zur Kritik der wahren Gesellschaft. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.